Einer Meldung des südkoreanischen Rundfunksenders KBS zufolge führten die Spezialtruppen der USA und Südkoreas Anfang Februar eine gemeinsame Militärübung für die Eindringung in die wichtigen Objekte der TVRK und deren Zerstörung durch. Unter Einsatz von Osprey-Transportern und einer MC-130-Sonderoperationsmaschine, die den amerikanischen Spezialtruppen angehören, übten sie, ausgehend von der US-Luftwaffenbasis Gunsan in Südkorea, in die Gebiete des Nordens einzudringen, den Kommandostab anzugreifen und wichtige Anlagen zu zerstören. Die USA reden gerne vom möglichen Ausbruch eines Krieges in Korea und setzen auf der koreanischen Halbinsel und in deren Umgebung ununterbrochen ihre Aggressionsstreitkräfte ein. So haben sie am 10. Februar in Japan 12 Stealth-Kampfflugzeuge vom Typ F-22 und am 12. Februar in Okinawa von Japan ein Bataillon ihrer Marineinfanterie stationiert, das im Bundesstaat North Carolina aufgestellt war.